Book 2 37 37 Perjalanan Unterwegs Dia pergi dengan motor. Er fährt mit dem Motorrad. Er fährt mit dem Motorrad. Dia pergi dengan sepeda. Er fährt mit dem Fahrrad. Er fährt mit dem Fahrrad. Dia berjalan kaki. Er geht zu Fuß. Er geht zu Fuß. Dia pergi dengan kapal. Er fährt mit dem Schiff. Er fährt mit dem Schiff. Dia pergi dengan kapal motor. Er fährt mit dem Boot. Er fährt mit dem Boot. Dia berenang. Er schwimmt. Er schwimmt. Apakah di sini berbahaya? Ist es hier gefährlich? Ist es hier gefährlich? Apakah berbahaya bersepeda sendirian di sini? Ist es gefährlich, allein zu trampen? Ist es gefährlich, allein zu trampen? Apakah berbahaya berjalan-jalan di malam hari? Ist es gefährlich, nachts spazieren zu gehen? Ist es gefährlich, nachts spazieren zu gehen? Kami tersesat. Wir haben uns verfahren. Wir haben uns verfahren. Kami mengambil jalan yang salah. Wir sind auf dem falschen Weg. Wir sind auf dem falschen Weg. Kami harus kembali ke jalan yang tadi. Wir müssen umkehren. Wir müssen umkehren. Di mana kita bisa parkir? Wo kann man hier parken? Wo kann man hier parken? Apakah ada tempat parkir mobil? Gibt es hier einen Parkplatz? Gibt es hier einen Parkplatz? Berapa lama bisa parkir di sini? Wie lange kann man hier parken? Wie lange kann man hier parken? Apakah Anda dapat main Ski? Fahren Sie Ski? Fahren Sie Ski? Apakah Anda naik Lift Ski ke atas Gunung? Fahren Sie mit dem Skilift nach oben? Fahren Sie mit dem Skilift nach oben? Apakah di sini dapat menyewa peralatan Ski? Kann man hier Ski leihen? Kann man hier Ski leihen?